Am 11. August fanden die Massenkundgebungen der Bezirke Süd- und Nordpyongan, Südhwange und Südhamgyong für volle Unterstützung der Erklärung der Regierung der TVRK statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter, werktätigen Jugendlichen und Studenten aus den regionalen Partei-, Macht- und Wirtschaftsorganen, Massenorganisationen, Fabriken, Werken, Landwirtschaftsbetrieben, Universitäten und Hochschulen. Auf der Kundgebung wurde die Erklärung der Regierung der TVRK verlesen. Im Anschluss daran gab es Reden. Die Redner unterstützten die Erklärung der Regierung der TVRK voll und ganz und verurteilten die extremen Anti-TVRK-Sanktionen der USA und der feindseligen Kräfte aufs Schärfste. Weiter hoben sie hervor: Unter Führung von Genossen Kim Jong-un würden die Koreaner trotz aller bösen Umtriebe der Feinde sicher den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution erringen und niemand in der Welt könne ihnen im Wege stehen. Es sei die absolute und unveränderliche Wahrheit, die sie sich tief in die Herzen eingeprägt hätten. Falls die Feinde vernunftlos einen Angriff unternehmen, werden sie durch einen todesmutigen Kampf des gesamten Volkes den Feinden vernichtende Schläge versetzen und von der Erde das Territorium der USA ein für allemal beseitigen. Das sei der feste Wille der ganzen Armee und des gesamten Volkes. Danach gab es Demonstrationen.